Kundgabe 4851. Empfangen durch Bertha Dudde am 5.3.1950. Alte Seher und Propheten. Bilder. Übereinstimmung. Die Weltmenschen in ihrer Unkenntnis geistiger Dinge werden niemals ergründen können, was alte Seher und Propheten in meinem Auftrag ausgesprochen haben. Und daher werden auch nur wenige Menschen den tiefen geistigen Sinn jener Prophezeiungen verstehen. Nur wenige Menschen werden es wissen, in welcher Zeit sich diese erfüllen. Von Beginn dieser Erlösungsperiode an gab ich den Menschen Hinweise auf das Ende, auf die Missstände in der Zeit des Endes, auf das teuflische Wirken und den Kampf gegen die Gläubigen. Ich ließ sie schauen, jedoch nicht die natürliche Auswirkung des mir völlig abgewandten Willens der Menschen, sondern in Bildern standen die kommenden Ereignisse vor ihren Augen, die sie selbst nicht auszulegen vermochten und deren Sinn auch den Sehern selbst verborgen war. Doch keines der geschauten Bilder war ohne Bedeutung, weil die Seher und Propheten fromme, mir ergebene Menschen waren, die ich dazu ausersah, als Warner und Mahner aufzutreten unter den Menschen aller Generationen bis zum Ende. Wer ernsthaft bestrebt war, einen mir wohlgefälligen Lebenswandel zu führen, der kam auch im Nachdenken über jene Bilder der Wahrheit nahe. Doch nur einem geweckten Geist ist es möglich, sie richtig zu erklären. Ich sah die Zeit voraus. Ich wusste von Beginn alle Missstände. Ich wusste die Entwicklung der Menschen, irdisch und geistig. Ich erkannte alle Mängel, die Verblendung unter den Menschen. Ich wusste um die hartnäckige Ablehnung der Wahrheit, um den Triumph des Irrtums, der darum lange Zeit triumphiert, weil die Voraussetzung gegeben war in dem Verhalten der Menschen mir gegenüber, weil sie in der Mehrzahl Kinder meines Gegners sind, die falsche Wege gehen und daher blind sind für die Wahrheit, während der Irrtum von ihnen bedenkenlos angenommen und verbreitet wird. In der geistigen Welt wirken sich solche Gesinnungen und die sich daraus ergebenen Ereignisse als Zerrbilder aus, wie alles Geistige Entsprechungen hat. Und so sahen die Seher jener Zeit den Verlauf des Geschehens in der Endzeit in solchen Bildern, die wahrlich einen Menschen entsetzen mussten, dessen Seele sanft war und der mir als Seher und Prophet recht war seiner Gottergebenheit wegen. Ihm selbst war es nicht gegeben, seine Gesichte und Träume zu deuten, weil ich es wollte, dass es unergründet bleiben sollte, bis zum Ende, was er sah. Doch es sollten seine Gesichter erhalten bleiben, der Nachwelt, um immer wieder suchende und strebende Menschen zum Nachdenken anzuregen. Und es wird auch in der Endzeit nur wenige geben, die hellhörig und hellsehend sind und meiner alten Propheten Gesichte wohl verstehen in der Erkenntnis des geistigen Tiefstandes der Menschen und der Nähe des angekündigten Endes. Ihnen erhelle ich den Geist, so wie es nötig ist, dass sie darüber Auskunft geben den Mitmenschen, und so sie dann in meinem Auftrag reden werden, verkünden sie auch die reine Wahrheit, denn sie werden nicht reden, bevor sie den Auftrag haben. Und von Stund an erkennen sie selbst in aller Klarheit den Sinn dessen, was sonst den Mitmenschen unverständlich ist, bis ich selbst den Schleier lüften werde, bis sich erfüllet, was alte Seher und Propheten vorausgesagt haben in meinem Willen. Amen.